Satan! Satan! Satan! Satan! Ich bin ein echter Satanist, weil meine Haare schwarz sind und weil ich manchmal ein T-Shirt trage, wo ein Pentagramm drauf ist, wenn's nicht gerade in der Wäsche ist. In der Wäsche. T-Shirt mit einem Pentagramm drauf. In der Wäsche. Satan. Satan. Satan. Satan. Ich bin dein treuer Diener, solange bis du wieder out bist. Ich hab in der Bravo Girl einen Kreuzanhänger gefunden. Den hab ich mir jetzt umgedreht ins Zimmer gehängt.